Das Warten auf den Herrn Jesus bezieht sich ja nicht nur auf seine sichtbare Wiederkunft, sondern auf die innere tägliche Begegnung mit ihm. Und auch in der Urgemeinde war das ein tiefes, großes Verlangen, die Begegnung mit dem auferstandenen Heiland zu haben im Heiligen Geist. Denn ohne Führung durch den Heiligen Geist wusste ja keiner, was er tun soll. Er war versichert, dass er ein Kind Gottes ist, dass die Sünden vergeben sind. Aber was machen wir auf der Erde? Sollen wir uns das nun selber ausdenken und unsere eigenen Pläne schmieden, um irgendwie was Gutes zu tun? Oder sind es besondere Wegweisung unseres Heilandes durch seinen Geist? Und das spiegelt sich auch wieder hier in Apostelgeschichte 13, nachdem ja Barnabas und Saulus von Jerusalem zurückgekehrt waren. Sie hatten eine Liebesgabe dort abzugeben für die Armen in der teuren Zeit. Da waren sie wieder in der Gemeinde zu Antiochia. Und in der Gemeinde zu Antiochia war ein Sehnen nach der Führung Jesu vorhanden. Es heißt dort in den ersten 5 Versen vom Kapitel 13, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius und von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Johannes, der Neffe von Barnabas. Es war also ein Suchen nach dem Weg Gottes hier in Antiochia. Saulus und Barnabas hatten ja schreckliche Dinge erlebt und gehört zu Jerusalem. Nicht nur, dass Gläubige arm sein konnten, nicht ein ausreichendes Einkommen hatten, in der teuren Zeit nicht genug zu essen hatten, sondern dass der Apostel Jakobus um des Glaubens willen getötet worden ist. Das kriegten sie ja dort mit in Jerusalem, wurde ihnen gesagt. Und dass Petrus ins Gefängnis gelegt worden ist, damit er auch getötet werden sollte. Aber Gott in seiner Größe diesen Apostel wieder aus dem Gefängnis holte und eine Glaubensstärkung werden ließ für die vorhandene Gemeinde. Ganz gewiss haben sie das auch den Gläubigen in Antiochia erzählt, was der Widersacher für Vollmachten hat, die vornehmen Gläubigen einfach zu töten. Es sollte doch gerade erst losgehen mit dem Gemeindebau. Und schon werden die Köpfe der Gemeinde liquidiert. Aber das Wunderbare ist, dass die Gläubigen zu Antiochien, die ja zuerst Christen genannt worden sind, weil sie sich wirklich an Christus hielten, und das sahen die anderen Leute, dass sie nicht diesen Dingen in Traurigkeit nachgingen, sondern ermutigt blieben, das Evangelium vom Kreuz weiterzusagen. Denn nichts in der Welt, und das lernen wir schon gleich daraus, ist stärker als das Wort vom Kreuz. Das Evangelium, was wir selber empfangen haben, was unser Leben erneuert hat, ist stärker als jede Trübsal. Als jede Trübsal. Keine Trübsal, mag sie noch so schrecklich aussehen, hat Kraft, die Freude an der Erlösung kaputt zu machen, zu schwächen. So wie auch Johannes in seinem ersten Brief schrieb, 1. Johannes 5, Vers 4, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Überwinden heißt nicht, dass es aus dem Mittel getan wird. Das Böse bleibt vielleicht dort. Aber die Überwindung bedeutet, das Böse kann mein neues Leben nicht in den Griff kriegen und nicht kaputt machen. Überwindet die Welt. Darum schrieb später auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 4, Vers 13, dass er den Geist des Glaubens hat. Das heißt, es ist nicht sein eigener Glaube aus dem Menschlichen, sondern durch den Geist Gottes hat er, ich will mal so sagen, einen Glauben geschenkt bekommen. Den kann man nicht erschüttern. Gott kann man nicht erschüttern. Der Mensch kann erschüttert werden, aber Gott kann nicht erschüttert werden. Weil wir diesen Geist des Glaubens haben, so wie es auch im Psalm 119 steht, zitiert er, darum reden wir, weil wir glauben. Wir glauben und reden. Denn man kann dieses Wort des Glaubens auch nur durch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Im Römer 10, Vers 17 heißt es ja, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat diese Kraft, dass die Menschen vom Geist des Vaters angerührt werden und das verstehen können. Es könnte sonst niemand verstehen. Und diese Brücke, dass Gott zu den Menschen redet, kann niemand hindern, weil es die Kraft Gottes ist. Also trotz dieser negativen Erfahrung in Jerusalem ließ sich die Gemeinde zu Antiochia nicht beeindrucken, indem sie möglicherweise die Siegeskraft Gottes hinterfragt hätte und gefragt hätte, ist Gott denn nun wirklich immer Sieger? Und ich erinnere uns einfach daran, dass wir auch oftmals die Frage stellen könnten, warum Gott, lässt du das zu oder jetzt zu? Das heißt, wir verdächtigen mit dieser Frage oftmals Gott, dass er es nicht richtig gemacht hat. Oder ob er vielleicht an diesem Punkt nicht richtig handeln konnte und nicht kraftvoll genug war. Das beinhaltet unsere Frage. Warum lässt du das zu? Wir wollen ja keine ehrliche Antwort haben, dass der Herr sagt, naja, weil ich muss dich ja ein bisschen mal schütteln und rütteln und du musst verändert werden. Das wollen wir nicht hören, sondern wir haben unsere Vorstellung als Menschen, auch als Christen, die wir noch über die Erde gehen. Und es passt uns einfach nicht, dass irgendetwas anderes dazwischen arbeitet. Und deswegen hinterfragen wir Gott, muss das jetzt sein? So ungefähr, ja. Aber das taten sie in Antiochia nicht, sondern vielmehr stützten sie sich auf das Werk Christi der Erlösung und suchten weiter mit großer Hingabe die Offenbarung des Willens Gottes, die Offenbarung seiner Liebe für die Gemeinde und auch für den Auftrag in dieser Welt. Anfechtung, das lernten sie unterdessen kennen, geben nur den Beweis, dass das Evangelium richtig ist. Denn wenn es das nicht gäbe, brauchte es nicht angefochten zu werden. Ja, und das ist ja auch das, was wir im Blick auf Menschen sagen, die sich so viel Mühe geben, Bücher zu schreiben, dass es keinen Gott gibt. Also dann muss es wohl doch einen geben, wenn man so einen Riesenaufwand betreibt gegen einen, der gar nicht da ist. Aber dies machten die Antiochier nicht, sondern sie beteten und flehten um Offenbarung. Wir lasen, dass dort Propheten und Lehrer in dieser Gemeinde waren und lernen daraus, dass das Wort Gottes zu den Herzen der Gläubigen sprechen muss. Sprechen muss, damit überhaupt Gemeinde bewegt werden kann in die richtige Richtung. Bevor der Kanon der Bibel abgeschlossen war, am Ende des 2. Jahrhunderts, redete Gott der Herr durch Propheten, ließ sie weissagen über die Wege, die die Gemeinde zu gehen hat. Und die Lehrer, die dieses Wort auch hörten, sollten es immer wieder auf den Leuchter stellen und weitersagen. Denn Gemeinde Jesu kann sich nicht richtig bewegen, wenn sie nicht durch das Wort Gottes Wegweisung empfängt. Sie tut alles Mögliche, bloß nicht das, was Gott gefällt. Und wir lasen auch die Namen dieser Lehrer und Propheten, die diese Gemeinde bekamen. Der Wille Gottes ist nur in der Stille, in der Absonderung von der Welt zu erfahren. Die Gemeinde sollte weiter wissen, was es bedeutet, in der Absonderung zu leben und in der Heiligung. Wir lesen von der Absonderung, das ja auch später der Apostel Paulus niederschreiben durfte in Römer 12, Vers 1 und 2, wozu die Absonderung nötig ist. Christen, Gemeinde Jesu, muss vom Geist der Welt abgesondert sein. Und darum schrieb er hier: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ohne diese Absonderung, und das lernte bereits die Gemeinde zu Antiochia, können wir den Willen Gottes für uns nicht erfahren. Wir müssen eine andere Gesinnung haben als die, die wir vorher hatten und die in der Welt gang und gäbe ist. Fünf Lehrer und Propheten schenkte der Herr dieser Gemeinde, um solche Wegweisung in der Absonderung immer wieder zu geben. Es ist interessant zu lesen, dass Menschen wohl eine Wegstrecke gemeinsam gehen konnten und doch schlussendlich auseinandergehen. Denn einer dieser Lehrer war der Manachem. Er war mit dem Herodes, dem Landesfürsten, gemeinsam erzogen worden. Wir wissen nicht, welche Aufgabe er zuvor haben sollte oder hatte, aber er war immerhin irgendein Fürst oder ein hoher Beamter, der im Staatswesen mit dem Herodes zusammenwirkte. Sonst wurden diese Kinder nicht gemeinsam erzogen. Er wuchs mit ihm gemeinsam auf. Es waren zwei Leute, die zunächst einen Weg gingen, aber nachher geschieden waren. Dieser Manachem wurde ein Verkündiger des Evangeliums. Und Herodes, von dem lasen wir, den fraßen die Würmer auf. Der wurde gerichtet. Beide waren sie vorher zusammen. Der eine folgte Jesus und hörte auf ihn, und der andere ging verloren. Und das kommt mit dem überein, was der Herr Jesus in Matthäus 7 sagt. Das kennt ihr auch, diese Verse, wo er sagt: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind's, die darauf gehen. Wie eng ist aber die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Zwei Wege, zwei Menschen, zwei Wege. Und wir freuen uns, dass einer wirklich auch Jesus angenommen hat, ihm geglaubt hat und nun sogar ein Verkündiger in Antiochia wurde. Ein Prophet, ein Lehrer, der Gottes Wort weitersagen konnte. Seit dem abgeschlossenen Kanon der Bibel redet der Herr zu seiner Gemeinde durch sein geoffenbartes Wort. Durch die berufenen Boten. Sie sollen es weitertragen. Doch konnte weder durch die Propheten noch durch dies geoffenbarte Wort jemand die Botschaft des Heils verstehen, ohne vom Heiligen Geist berührt oder erfüllt zu sein. Geber und Empfänger müssen vom selben Geist erfüllt und berührt sein. Sonst kann niemand diese Worte verstehen. Deswegen sagte der Herr Jesus einmal auch zu den Pharisäern, ihr seid nicht von meinen Schafen, denn ihr versteht nicht, was ich rede. Ihr versteht es gar nicht. Das Verständnis kommt durch den Herrn selbst. In Lukas 24, Vers 45, nach der Auferstehung Jesu, zeigte sich der Herr den Jüngern und redete von der Schrift. Und dann heißt es, er öffnete ihnen das Verständnis. Die hätten sonst weiterhin nichts verstanden. Es ist bereits schon eine Gnade Gottes, wenn jemand das Wort versteht, das Wort der Einladung, um zu Jesus zu kommen. Weil es Gottes Werk ist, kein Mensch kann aus sich diese Einladung verstehen. Hier merken wir natürlich auch unsere persönlichen Begrenzungen, wenn wir andere einladen wollen oder zu Christen machen wollen. Wir können sie nicht zu Christen machen. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn nicht Gott zuvor mit diesem Menschen redet, nützen unsere Reden überhaupt nichts. Das bleibt, es wird zur Kenntnis genommen, was gesagt wird, aber es bleibt alles beim Alten. Gott muss mit diesem Menschen reden zuvor, damit er auch diese Rede versteht, die durch seine Boten weitergegeben werden. Der Herr öffnete den Jüngern das Verständnis, dass sie verstehen konnten, was in der Bibel steht. Ein weiterer Punkt, der hier sehr kräftig angesprochen wird, ist die Art und Weise, wie Christen, wie Gläubige in das Geheimnis des Willens Gottes gelangen wollten, um wirklich zu verstehen, was sie tun sollen. Sie wollten auch klare Aufträge haben. Klare Aufträge, von denen sie ja doch nicht den Eindruck haben müssten, dass sie vergeblich arbeiten und dass sie nur Luftstreiche tun, sondern dass das, was sie tun, eine Beauftragung Gottes ist. Besonders in schwierigen und dunklen Zeiten ist es nötig, diese Beauftragung immer wieder neu zu erfragen. Hier heißt es, sie fasteten und beteten. Das heißt, sie haben nicht nebenbei so ein kleines Gebet gesprochen und nun wird schon alles in Ordnung sein. Nein, sie haben ihren Leib mit in die Engigkeit gebracht. Sie fasteten und beteten, weil sie sicher sein wollten, was wir jetzt als Gemeinde tun, was wir als Einzelner tun, ist vom Herrn getan. Denn alles andere ist fruchtlos, bringt keine Frucht. Da kann man tun, was man will, es wird nicht die gewünschte Frucht hervorbringen. Und so hatte später Paulus dann auch im Beispiel eines für Sportlers Folgendes gesagt in 1. Korinther 9, Vers 25, dass derjenige, der die Krone erreichen will, den Lorbeerkranz, sich enthält alles Dingens, was ihn stört. Alles, was auf diesem Weg stört, und ich denke mal, dass das bei den heutigen Sportlern ähnlich ist, dass sie auch im großen körperlichen Verzicht leben. Vieles gar nicht essen, vieles gar nicht tun, einfach um ihren Leib auszurichten mit auf den Weg, den sie dort einschlagen wollen, um zum Ziel zu kommen. Fasten und beten. Ein Verzicht auf ganz natürliche Dinge. Das Fasten und Beten sind ja wie Geschwister. Die gehören einfach in manchen Situationen sehr zusammen. Fasten und Beten lässt uns nüchtern werden. Nüchtern von den körperlichen Sehnsüchten und Pflichten und gibt Raum im Wirrwarr dieser Welt, in dem Getriebe dieser Welt, stille zu werden, und durch den Heiligen Geist den Willen des Vaters zu erfahren. Ich habe einige Sätze gelesen in einem kleinen Heftchen von Kurt Koch. Da heißt es folgendermaßen: Beim Fasten wird der Jünger Jesu entspannt und gelockert, enthemmt von allem Materiellen und offen für das, was der Herr ihm sagen will. Das Fasten wirkt lösend von allem Irdischen und Belastenden. Es bereitet den Boden zur Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Wenn das Fasten durch das Wort Gottes und den Geist Gottes geformt ist. Ein anderer Satz: Wer im Reich Gottes arbeiten will, braucht besondere Stille und Ausrichtung. Der Heilige Geist begegnet uns nicht in der Hetze, im Sturm eigener Kraft oder in unseren vielfältigen frommen Planungen. Der Geist Gottes benötigt zu seinem Reden unser Stillewerden, unser Zerschlagensein, unser Entleertsein. Dazu gehört auch das Fasten. Das Fasten ist eine ausgezeichnete Schule zum Stillewerden vor Gottes Angesicht. Unser fromm geschäftiges Wirken kommt da zur Ruhe. Viele Entscheidungen in unserem Leben würden nicht so unglücklich und so allzu menschlich ausfallen, wenn wir in der Stille vor Gott auch im Fasten stehen würden. Die Gemeinde Jesu zu Antiochia hat das früh gelernt. Hat früh gelernt, so wie es hier in der Apostelgeschichte ja steht, sich vom Heiligen Geist dienen zu lassen, aber sich auch vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen. Das ist so wichtig für Christen, für eine lebendige Gemeinde, die ja hier in Antiochia war. Und wir lesen das Resultat. Sie beteten, sie fasteten und der Heilige Geist plötzlich sonderte Saulus und Barnabas zum Missionsdienst aus. Sie haben sich nicht selbst berufen. Die sind nicht irgendwo hingegangen, um sich zu beraten, soll ich Missionar werden oder wie ist es? Das tat der Heilige Geist, aber nur aufgrund dessen, dass die Gemeinde vor dem Herrn in Stille lag, um zu hören, was sagt er, nicht was sage ich. Die hatten bestimmt auch gute Ideen, so wie wir auch gute Ideen haben, was man alles so machen kann im christlichen Rahmen, was man alles so anstellen kann, was vielleicht den Leuten hilft. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben nicht die Ideen umgesetzt, sondern sie wollten Führung haben. So wie es einst der Apostel Paulus dann später auch schrieb und sagt: Ich befragte mich nicht mit Fleisch und Blut, also auch nicht mit sich selbst, sondern er arbeitete und redete aufgrund der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Daraufhin gründete er sein Glaubensleben. Fasten und Beten bezwingen und überwinden die aufhaltenden Störversuche des Satans, den Willen Gottes in der Stille hören und erkennen zu wollen. Manch einer sagte oder fragt: Na, wie erkenne ich den Willen Gottes? Indem du stille wirst vor ihm. Und wo das Fasten das begleiten soll, tu es. Dann wirst du für dich den Willen Gottes erfahren und darin auch sicher sein. Fasten und Beten macht nämlich das angreifbare menschliche Wesen so klein, dass es durch das schmale und kleine Schlüsselloch der göttlichen Offenbarung Gottes sehen kann und somit Vollmachten zum geistlichen Leben empfängt. Und das wurde ja nicht nur Fasten und Beten im Neuen Testament entdeckt, sondern das haben die Gläubigen auch im Alten Bund schon getan, die wirklich nach Gottes Willen fragten. Ich gebe uns da mal einige Beispiele. Der Daniel in Daniel 9. Daniel las in der Bibel. Obwohl er ja nun so ein gesegneter Mann war, man erhob ihn ja auch mit zu neben dem König zu einem Obersten über die Ländereien. Er war ein gesegneter Mann. Er las aber jeden Tag in der Bibel. Und dann traf er auf die Aussagen des Propheten Jeremia und merkte, dass Gott gesagt hat, 70 Jahre soll Israel in der babylonischen Gefangenschaft sein. 70 Jahre. Oh, das kriegte er mit und erzählte sich ja im Geiste, wie lange sie schon unterwegs waren. Und als er merkte, jetzt ist die Zeit, die 70 Jahre sind ja so gut wie vorbei, da heißt es hier in Daniel 9, Vers 3, da kehrte ich mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Er hat also eine Erfahrung gemacht, jetzt tritt eine Zeitenwende ein, die 70 Jahre sind vorbei, aber wie geht es weiter? Was passiert denn jetzt? Das wollte er wissen, um es auch dem Volk mitzuteilen. Und er fastete und betete, um erleuchtet zu werden. Und dann heißt es hier in Vers 21 und weiter, oder Vers 20 schon, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran, und er unterwies mich, fastete und betete. Daniel fragte, wie geht denn das weiter? Und er unterwies mich und redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich gekommen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Das ist Gott. Er will uns auch ein rechtes Verständnis geben für unseren persönlichen weiteren Weg und der Gemeinde. Und das taten sie in Antioch ja auch. Sie wollten ein richtiges Verständnis haben. Oder sehen wir dann diese Folge nach der 70-Jahr-Woche, nachdem Daniel so fastete und betete und Offenbarung bekam. Da kam dann nämlich auch die Stimme zu dem Chores. Zu dem Chores, der sagen sollte, der König vom Persien, dass alle, die des Volkes Juda, Israel sind, nach Hause gehen sollen und sollen den Tempel Gottes wieder bauen zu Jerusalem. Der Tempel wurde angefangen zu bauen, man bekam Schätze, um dies tun zu können, aber die Widersacher waren gleich auf dem Plan und hinderten dies. Somit wurde der Tempelbau erstmal wieder eingestellt. Und dann wurde der Darius, der Meder, angeschrieben, die Juden machen alles hier falsch und sie fallen von dir ab. Aber der schaute in der Chronik nach und sagt, nein, die haben den Auftrag gekriegt. Dann ging es wieder weiter. Und als der Tempel nun fertig war, gingen danach viele Jahrzehnte noch ins Land und es fehlte aber an Lehrern, an Unterweisung. Und da lesen wir ja auch, in Esra 8, Esra, der Priester, er nahm viele Leviten mit aus Babel und sollte dann auch nach Jerusalem zurückziehen, um eine Unterweisung, wie man in des Herrn Gebote lebt und wie man sie beachtet, zu geben. Er hatte einen Brief bekommen, dass er auch verschiedene Gaben von den Menschen drumherum, die da drum leben, von den Ländereien mitbekommen sollte. Niemand sollte ihn hindern. Der König Darius, der wollte dann, oder Ahasverus war es ja dann nachher, ihm auch ein Geleit mitgeben. Aber dieser Esra, der tat Folgendes. Er sagt, nein, ich werde jetzt nicht diesen Fluss überqueren und weitergehen, bevor ich nicht Gott gesucht habe. Denn ich möchte mich nicht auf das Geleit des Königs verlassen, sondern ich möchte ihm zeigen, dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen. In Esra 8 lese ich das mal. Das war, nachdem Daniel also das geoffenbart bekommen hat, was dort geschieht, wie es weitergeht. Vers 21. Ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen. Also auch wieder begleitet mit dem Fasten, damit wir uns vor unserem Gott demütigen. Dann wird man so körperlich ein bisschen schwach und dann wird man klein, dann wird alles nicht mehr so wichtig, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns. Das kann man ja auch so machen. Herr, bewahre mich. Amen. Hätte er vielleicht dann auch genügt, machen wir ja auch so, ne? Aber er sagt, nein, das genügt nicht. Ich muss da tiefer greifen. Deswegen rief er für alle, die da mitkamen, ein Fasten aus. Demütigt euch vor Gott. Erbittet eine gefahrenlose Reise für euch und für eure Kinder. Und jetzt kommt nämlich die Begründung. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Aha, wir haben ja gesagt, Jesus ist auf unserer Seite. Also müssen wir doch auch seine Hilfe in Anspruch nehmen, damit die das sehen. Ja, sagt er, deswegen kann ich das Geleit vom König nicht nehmen. Er soll sehen, dass das stimmt, was ich gesagt habe, dass die Hand unseres Gottes zum Besten über allen ist, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Also wir sehen, dass hier das nicht nur mit einem kleinen Gebet nebenbei alles zu bewerkstelligen ist, sondern es kostet etwas, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu bleiben und zu horchen, was er uns sagen will. Es kostet uns etwas. Aber wir werden reich und beschenkt und zum Segen vor den Augen anderer gesetzt. Wir lesen ja und erinnern uns daran, dass auch Jesus Christus selbst uns das gezeigt hat, wie man Anfechtungen überwinden kann, wie man die Verführung zum Bösen überwinden kann. In Matthäus 4, Vers 2 steht, dass er 40 Tage fastete. Sicher werden wir das nicht können, aber er hatte ja auch eine ganz besondere Probe zu bestehen, nämlich auf allen Ebenen des Lebens Nein zum Satan zu sagen, nach Leib, Seele und Geist eine Messias-Prüfung und Probe für uns. Er hat alles überwunden, er ist gleich versucht wie wir, sagt die Schrift, doch ohne Sünde. Er fastete, er hätte ja auch so sagen können, nein, mache ich nicht. Das Fasten war für ihn auch wichtig. Er hatte ja einen Leib. Und der Leib kann sehr schnell übervorteilt werden. Ja, es heißt ja auch, nachher es hungerte ihn. Und der Teufel sagt, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Da musst du ja essen. Ne? Ist doch klar. Komm, mach aus dem Stein Brot. Nein, da gehe ich nicht drauf ein. Der Leib ist nicht das Wichtige, sondern der Gehorsam gegen den himmlischen Vater. Und so ging das weiter. Jesus fastete auch und betete. Er betete oft die ganze Nacht durch. Hat der Sohn Gottes das nötig, zu beten? Er weiß doch alles. Er ist doch immer verbunden mit dem Vater. Ja, aber weil er auch seinen Leib im Gebet vor dem Vater brachte und die Verbindung hielt. Oder denken wir an diese Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg der Verklärung ging. und die plötzlich erschienen dort Mose und Elia in einem Lichtglanz. Und dann kam die Stimme vom Himmel, dies ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Und dann kamen sie so erleuchtet von dem Berg herunter und fanden am Fuße des Berges eine sehr unglückliche Menge von Menschen, unter anderem auch den Rest der Jünger. Weil da nämlich ein Vater die Jünger gebeten hat, dass seinem Sohn, der besessen war, geholfen wird. Und die Jünger konnten ihm nicht helfen. Und Jesus rief dann den Vater zu sich und sagte, was ist dein Anliegen? Und dann hat er es ausgebreitet und gesagt, ja, was der Teufel mit diesem immer wieder macht. Er wirft ihn ins Wasser, ins Feuer, er will ihn vernichten. Und dann sagte Jesus, wenn du Glauben hättest, würde dir geholfen werden. Und wir wissen, er schrie dann, ja, ich glaube, hilf mir in meinem Unglauben, ich will dir glauben. Und dem Kind wurde geholfen. Und die Jünger hatten eine Frage, warum konnten wir diesen nicht austreiben, diesen Dämon? Und Jesus sagt, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Das heißt, euer ganzes Leben müsst ihr in die tiefe Verbindung mit dem himmlischen Vater bringen, damit seine Vollmacht durch euch diesen Dämon vertreibt. Denn ihr könnt ihn nicht vertreiben. Es muss die Kraft des lebendigen Gottes sein. Hier sehen wir also auch wieder das Geschwisterpaar Fasten und Beten. Oder noch eine Stelle, die wir schon gelesen haben von dem Cornelius, Apostelgeschichte 10. Was tat er, um Gottes Willen zu erfahren? Und er hat ihn später dann über Petrus erfahren können. Er hat 4 Tage gefastet und gebetet. Und dann kriegte er die Botschaft, schicke jemand nach Joppe zu dem Mann namens Petrus. Und der soll kommen, den Simon, und der wird dir sagen, was du tun sollst. 4 Tage, so hat er es erzählt, dann habe ich gefastet und gebetet. Und dann kam die Offenbarung. So also auch in Antiochia, sie fasteten und beteten, und der Geist Gottes vollführte sein Werk. Er sagte genau, was dran ist und was jetzt nicht dran ist. Es geschah die Aussonderung von Barnabas und Saulus, und das machte deutlich, dass Gott in Jesus Christus immer der Führende seiner Gemeinde sein will. Eigenmächtigkeiten duldet er nicht. Er will der Führende seiner eigenen Gemeinde sein. Er will nicht nur alle Tage bei uns sein, wie es gesagt hat, sondern auch durch seinen Geist der Wahrheit in uns sein. Johannes 16, Vers 13, wo der Herr sagt, wenn dieser Geist kommt, der soll und der wird euch leiten in alle Wahrheit. Leiten in alle Wahrheit, und zwar in die Wahrheit, die ihr von euch aus gesehen überhaupt nicht kennt und könnt. Weil die Wahrheit ein anderes Leben ist. Das ist das Leben aus Gott. Das wird dieser Geist dann tun. Er wird zu euch reden, er wird verkünden, was der himmlische Vater will, er wird mich verklären. All das tut der Heilige Geist bei den Gläubigen. Aber das muss auch zugelassen werden und immer wieder gesucht werden, dass auch diese Reden Gottes wirklich Raum gewinnen. Obwohl nun die Gläubigen zu Antiochia ihrem Herrn ja dienen wollten, bestimmten sie nicht selber, wer welches Amt führen sollte. Sie hätten ja gleich sagen können, naja, nun hatten wir ja schon mal den Saulus und den Barnabas nach Jerusalem geschickt, das sind eigentlich gute Leute. Die werden wir jetzt mal in die Mission schicken. Das haben die nicht gesagt. Sondern eben erst aufgrund des Fastens und Betens ließen sie sich Wegweisung geben, ob wer oder ob gerade diese dafür ausersehen sind. Und sie wurden ausgesondert. So auch in 1. Korinther 12, das übersieht man oftmals, da wird von den Gaben Gottes gesprochen, die in der Gemeinde wirksam sein sollen. Und dann heißt es, dass der Geist austeilt, wem und was er will. Nicht, was die Menschen wollen. Das ist so sehr wichtig, dass wir das auch für uns immer wieder sehen, was er dem Einzelnen zugeben will. So ließen sie Barnabas und Saulus ziehen und wussten gar nicht, an welche Orte sie gelangen würden. Denn in der Reichsgottesarbeit, so können wir sagen, gilt nach wie vor dieser Erfahrungswert. Es begab sich und es begibt sich. Gott lässt sich nicht von uns verplanen, sondern er plant selber. Für uns. Er lässt sich von uns nicht verplanen. Die erste Missionsreise, so haben wir gelesen, sie führte Paulus und Saulus, so hieß er ja noch, und Barnabas über Zypern in die Türkei. Vom syrischen Hafen Seleukia aus fuhren sie per Schiff nach Zypern und begannen sogleich, das Evangelium zu verkündigen. Denn Jerusalem, Judäa und Samaria waren ja mit dem Evangelium schon betraut worden und nun sollte es weitergehen bis ans Ende der Welt. Und da will ich noch einen Punkt hervorheben, wo gingen sie zuerst hin? Sie gingen immer in die Synagogen zuerst. Zuerst dorthin. Saulus und Barnabas hatten ja den Neffen von Barnabas dabei, den Johannes Markus. Und zuerst in den Synagogen wollten sie die Erfüllung des Wortes, was in den Synagogen immer gelesen wurde, mitteilen. Denn man kannte ja die Verheißung aus dem Alten Testament. Weil Gott diesen, den er verkündet hat, was er tun wollte, auch das Ergebnis zuerst mitteilen wollte. Das lesen wir bereits ja schon auch in 1. Mose 18, die Gott beruft. Den will er auch mitteilen, was er sagt. Da heißt es ja in 1. Mose 18, als es um Sodom und Gomorra gehen, wie kann ich Abraham verschweigen, was ich tue? Ich habe ihn gerufen, er ist mein erwähltes Rüstzeug. Ich will ihm das offenbaren. Ja? Deswegen, und auch diesen, die aus seiner Nachkommenschaft kamen, den sollte zuerst der Ratschluss Gottes nahegebracht werden. Darum auch im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus, dass er das Evangelium zuerst den Juden und dann auch den Heiden verkünden will. Oder jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit, ja, wem wurde denn das Evangelium, das der Heiland da ist, zuerst gesagt? Nicht den Heiden, sondern den Hirten auf den Feldern zu Bethlehem, das heißt den Israelis. Euch ist heute der Heiland geboren. Der Christus ist, der Gesalbte, euch, ja. Oder auch Petrus, der in seiner Predigt dann nach Pfingsten sagte, euch zuerst hat Gott auferweckt, seinen Knecht Jesus, euch zuerst. Und dann auch den Heiden. Und hat ihn zu euch gesandt, um euch zu segnen. Hier gilt also auch das Wort, dass Gott zu Abraham sagte, ich lese mal 1. Mose 12, 2, wir kennen das ja, ich will dich zum großen Volk machen, die sollen das alle erfahren und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Euch zuerst und dann von euch über euch auch zu den Nächsten. Das heißt also, es war die Chance viel größer, wenn jetzt Saulus und Barnabas in die Synagogen gingen und einer der Juden gläubig würde, ein toller Missionar, ein viel besserer Missionar mit tieferem Hintergrund als jemand, der gerade aus den Heiden gläubig wurde, der von Mose, Propheten überhaupt ja nicht weiß, sondern er konnte sagen, es hat sich erfüllt, ich weiß das, ich kenne das. Ja? Also ein Jude, der sich bekehrt hat, wurde gleich ein Verkündiger der ganzen Wahrheit und jemand, der des Herrn Wege hören, erkennen und tun wollte und wissen wollte, was recht und gut ist. Es erfüllt sich also auch da immer wieder, erfüllte sich und erfüllt sich das Wort, was Jesus sagt in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Jesus kam von den Juden. Und wenn ein Jude gläubig wurde, dann ging es auch immer weiter. Die Substanz der Gemeinde Jesu und der Mission besteht aus gläubig gewordenen Juden, die besonders nicht nur von einer Erfüllung reden können, dass Gott in Jesus kam, sondern sagen können, das haben wir schon tausende Jahre gewusst, das wurde uns schon gesagt. Und Gott ist die Wahrheit. Was er einmal sagt, das tut er auch. Und das ist ein noch kräftigeres Zeugnis. Und das spielte sich alles hier in Antiochia ab. Jesus ist der Herr der Mission. Und das wollen wir auch für uns ganz neu beherzigen, wenn wir für ihn unterwegs sein wollen.